Für die Evangeliendichter galt es, der Masse der Laiengläubigen die unbedingte Notwendigkeit des Mönchspriesterstandes vorzustellen, das heißt, als durch die Autorität Jesu historisch begründet und verankert erscheinen zu lassen. Das geschah durch die bekannten Aussprüche des Herrn über seine vollkommenen Nachfolger, die wir zum Teil schon angeführt haben. Mit allgemein gehaltenen, gelegentlichen Äußerungen Jesu bezüglich der Vollkommenen war aber der weitreichende Zweck, den die Urheber mit der Gründung ihres Männerbundes verwirklichen wollten, noch nicht historisch sichergestellt. Es empfahl sich als unumgänglich, nähere Bestimmungen über Stellung und Berufsaufgaben, über die Rechte und Pflichten im Gesamtevangelium historisch zu verankern. Und da verfiel die gelehrte Genossenschaft auf den genialen Gedanken, das Gesamtevangelium so zu konzipieren, dass die Evangelienschriften ganz offen bzw. mehr oder weniger verhüllt die ausführlich paragraphierte, amtliche, historisch fundierte Bestallungsurkunde der Priesterschaft enthielten. Nur in verschwindendem Maße sind daneben auch einige Pflichten der Laiengläubigen historisiert worden. Aus dieser Eigenschaft der Evangelien als historisierte göttliche Bestallungsurkunde für die christliche Priesterschaft erklärt sich der eigentümliche Charakter der Evangelienschriften als Literaturform. Ehe wir die einzelnen Paragraphen der in evangelistischer Literaturform niedergelegten klerikalen Anstellungsurkunde heraussuchen und betrachten, soll endlich die längst angeschnittene Frage nach dem Warum der doppelten Sittlichkeit im Christentum erledigt werden. Die katholische Theologie hat schon recht, wenn sie auf Jesu Wort vom Vollkommensein des echten Jüngers und Nachfolgers fußend zwei Arten der christlichen Sittlichkeit unterscheidet. Erstens die Sittlichkeit derjenigen Gläubigen, welche als Laien in der Welt leben und einen bürgerlichen Beruf ausüben. Zweitens die Sittlichkeit derer, die vollkommen sein wollen, Mönche, Priester, und welche zwecks Erreichung der Vollkommenheit außer den gewöhnlichen Geboten noch die evangelischen Ratschläge der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams befolgen. Zwei Klassen von Gläubigen, zwei Arten von christlicher Sittlichkeit, so haben die spätmittelalterlichen Gründer der neuen Weltreligion bestimmt. Die Frage nach der Ursache der rätselhaften Zwiespältigkeit der christlichen Ethik hat mit dieser Feststellung ihre Beantwortung gefunden. Die Evangeliendichter ließen sich von dem richtigen und naheliegenden Gedanken leiten, der aus der Masse der Gläubigen hervorgehobenen Priesterkaste unter anderem durch die Verpflichtung auf eine strengere Sittlichkeit, einen Abglanz von Christi Heiligkeit und damit eine höhere Berufswürde zu verleihen. Der Laie soll im Priester einen Stellvertreter Christi auf Erden erblicken und ehren, durch seine besondere Berufsethik, die einen heroischen, übermenschlichen Charakter atmet, zeigt sich der Mönchspriester der ihm gespendeten hohen Ehre oder Ehrfurcht würdig. So bestimmt es die christliche Idee. Dem steht in der Praxis durchaus nicht entgegen, dass es auch unter den Weltchristen, unter den Laien, Gläubige gibt, die aus Liebe zu Christus gleichfalls gewisse heroische Forderungen erfüllen, ohne doch von der Familie oder aus dem Berufe zu scheiden, die also sozusagen eine Sittlichkeit der mittleren Linie vertreten. Auf welche Christen demnach die Imperative der Bergpredigt gemünzt wurden, ist bereits klar geworden. Mit Absicht ist die Darlegung der heroischen Sittlichkeit in der Bergpredigt vorzugsweise an die Jünger gerichtet, Matthäus 5, 1-2. Und wenn auch feststeht, dass sogar die Vollkommenen in der Praxis nicht alle Gerechtigkeit, nicht alle übermenschlichen Forderungen erfüllen können, weil auch Mönche und Priester Menschen sind und es bleiben, so ist dieser Umstand von den gelehrten Moralerfindern wohl berücksichtigt worden. Auch der sittlich strebsamste und strengste Mönch soll niemals das Bewusstsein haben, durch eigene Anstrengung zum Heil gelangen zu können. Auch der theoretisch Vollkommene soll wie der Christgläubige überhaupt immer wieder seiner tiefinnersten Unvollkommenheit und Schwäche inne werden. Zu diesem Zwecke dienen die Gebote, dem Übel nicht zu widerstehen, den oder jeden Feind zu lieben und so weiter. Andere heroische Gebote wie »Sorget nicht um Essen und Trinken« sind natürlich vom Mönch, der im Kloster durch seine Gemeinschaft versorgt wird, leicht zu befolgen. Vollkommene und unvollkommene Gläubiger, Priester, Mönche und Laien, Weltliche bilden nach Ansicht der Urheber der Evangelien die beiden großen, scharf voneinander gesonderten Stände oder Klassen, aus denen sich die christliche Kirchengemeinschaft zusammensetzen soll. Im Hause des Christentums, in der Kirche, wohnen somit zwei Parteien, von denen die eine, die Priesterschaft, ideell und faktisch der eigentliche Besitzer des Gebäudes ist. Dabei ist die Schaffung des Priesterstandes als eines aus der Welt herausgelösten, in sich geschlossenen Männerbundes das eigentliche Anliegen der Gründer gewesen. Da nun die Priesterkaste als Führerschicht wirken sollte, muss auch zwangsläufig die Schaffung einer Untertanenschaft, das heißt einer gläubigen Laienmasse als Objekt der Führung in die Wege geleitet werden. Diese scharfe Trennung der Gläubigen in zwei Klassen ist in der Evangeliendichtung zwar bewusst durchgeführt, aber wohlweislich auch wieder verschleiert worden, um die notwendige Einheit der Gesamtkirche in den Augen ihrer Anhänger nicht gefährdet erscheinen zu lassen. Ganz offen und unmissverständlich ließen die Fälscher Jesus nur an wenigen Stellen des Gesamtevangeliums von der Notwendigkeit eines von der Masse abgesonderten Standes der Führer, in evangelistischer Sprache der Jünger Jesu, der Apostel, sprechen. Nicht umsonst macht der Meister im Evangelium einen Unterschied zwischen seiner engeren Jüngerschaft, den Vollkommenen, und denen, die draußen sind. Und nicht ohne bestimmte Absicht redet er zu den draußen Stehenden in Gleichnissen, deren Sinn er nur wieder seinen Aposteln deutet. Mit den draußen Stehenden sind im Evangelium nicht bloß die Ungläubigen gemeint, sondern auch das Gros der Gläubigen und Anhänger, soweit sie nicht zu dem engeren, eigentlichen, auserwählten Jüngerkreise zählen. Der Kreis der Zwölf wird ja erst später von Jesus durch einen besonderen Akt um einen weiteren Jüngerkreis von weiteren 70 Erwählten vermehrt. Lukas 10,1. Wie zuerst die Zwölf, werden auch die 70 ausdrücklich zu aktiven Gliedern, zu Predigern, Priestern bestimmt. Die Führereigenschaft der Vollkommenen wird dann in der Apostelgeschichte erst zu Recht hervorgehoben und in historischen Beispielen verdeutlicht. Die christliche Kirche ist von ihren Gründern, die größtenteils identisch sind mit der Dichtergenossenschaft, die das Gesamtevangelium und das ganze Neue Testament konzipierte, in allererster Linie der geistlichen Beamtenschaft wegen ins Leben gerufen worden. Die Laienschaft sollte lediglich die ebenso dringend notwendige wie willkommene soziale Untermauerung der Hierarchie bilden, die passive Masse, auf die sich die Aktivität der Priester zu richten hat. Bei der Gründung des Christentums im Hochmittelalter spielten nicht die rein religiösen, sondern politisch-soziale Erwägungen die Hauptrolle. Die absolute Notwendigkeit einer amtierenden Priesterschaft den übrigen Gläubigen eindringlich vor Augen zu stellen, musste daher eine Hauptsorge der Evangeliendichter sein. Ja, das Gesamtevangelium wurde wesentlich zu dem Zwecke konzipiert, um das Moment der Notwendigkeit eines Berufspriestertums durch historische Aussprüche Jesu den passiven Anhängern des neuen Glaubens immer wieder einzuhämmern. Nicht nur die prinzipielle Notwendigkeit der Priesterkaste, auch die hervorragendsten Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder galt es in der historischen Verkleidung des Gesamtevangeliums schriftlich niederzulegen. Um es noch einmal auf eine knappe Formel zu bringen. Abgesehen von jenen Bestandteilen, die den an sich nebensächlichen, aber im pragmatischen Sinne unerlässlichen geschichtlichen Rahmen darstellen, haben wir im Gesamtevangelium die systematisch historisierte Priesterbestallungsurkunde zu erblicken, in der die göttliche Notwendigkeit, die Rechte und die Pflichten der christlichen Führerschaft oder Führerschicht in geschichtlicher Verhüllung niedergelegt wurden.